Abschnitt 10 von Der feurige Busch von Paul Zech, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Tänzerinnen. Paris in den Tagen, da Abbé Murat die Messe las. Sonntag fiel blau herauf, oh, ungestümes Drängen von der Dächer schwarzem Riff. Es zeigt die Bahn sich an schon mit erfrischtem Pfiff. In der gewaschenen Straßen, tragischem Verlauf, vor eines Turmes runder Öffnung, enden sie bewegt vom Zug der Frauen schwarz und grau. Die Orgel donnert Salven durch den Pfeilerbau und zwingt von Männern unbezwungene Knie an Knie. Zwingt ihre Augen hoch empor, ein Kinderwort macht sie zu Büßerinnen vor dem matten Bild. Aus den Frisuren lösen sich die Haare wild und fließen mit den kalten Fliesen fort. Der bleiche Christus aber murrt, sein blutig Haupt, es hängt ein Dornendickicht auf das klirrende Geschirr des Sakraments, die Knaben flattern ihr und von den Ewigkeiten abgedrängt. Der Frauen übertriebenes Gefühl zu knien ist körperlich und fällt wie Hunde an, in Kirchen noch Grimasse und Tyrann, Hartherzige herabzuziehen. Und wer den Stein nun keine Stimme haucht, ihr dürft, mit Augen voller Mohn, erheben sie sich wie von einem Thron, indes im Weihrauch Gottes Herz verraucht. Wie klar es ist, dass sie die Stadt nur mag, auf Promenaden strotzen von Verkehr, wie Inseln schwimmen sie im Männermeer und haben ihren besten Tag. An Litfaßsäulen ihre Namen stehen, Plakat gewordenes Geschlecht. Wie lange noch bin ich dein Knecht, wo schon um andere Himmel sich Geschlechter drehen. Ende von Tänzerinnen, aufgenommen von Margot.